pass auf, ich nehme mal Flanbrot und so, ich mache auf und so weiter, dann kommt Salat rein und so weiter, ja? Ich mache ein bisschen Salat um, dann mache ich Fleisch, dann kommt Soße weiß, dann kommt Soße rot, dann kommt oben noch schön drauf, schön Pulverrot und feurig für Zunge und so weiter. Und dann mache ich schön fertig und so weiter, mach heiß und dann kriegst du in Hand und dann kannst du Muffel machen oder was. Döner mit alles mit Zwiebeln und so, Döner mit alles mit Salat und Kohl, Döner mit alles mit Tomate und Speck, ich hau alles drauf, Lachs, Vorhau und Dreck. Döner, Döner, Döner, Döner, Döner, Döner, Döner, Döner, Döner, Döner, Döner, Döner, Döner oder was? Döner, Döner, Döner, Döner, Döner, Döner, Döner, Döner, Döner, Döner, Döner, Döner, Döner oder was? Bonze oder armes Schwein, alles hau den Döner rein. Nur das Lamm, das ist ein Turm, wird in Brote reingeschoben. Döner, Fleisch und Dosenbier, das redet selbst die Ärzte dir. Selbst mein Freund, das Wasser ist Göner, sagt Döner, Fleisch macht immer schöner. Döner, Döner, Döner, Döner, Döner, Döner, Döner, Döner, Döner, Döner, Döner, Döner, Döner oder was? Döner, Döner, Döner, Döner, Döner, Döner, Döner, Döner, Döner, Döner, Döner, Döner, Döner oder was? Such as raising your arm to